machen alles falsch, doch alles glatten Mordecai und Rigby. Mein Nachname ist der, der auch noch morgen keinen Fick gibt. Diese Welt ist voll Wack, I'm M&D und Sproll. Rapper nennen, weil die Goldketten blenden. Ein gefundenes Fressen für Hater. Heut labert jeder, aber ich krieg's nicht mal mit, als wär ich scheu. Klappenträger, sie meinen, in dieser Branche hätte ich gar keine Chance. Ich druck nen Kontoauszug aus und sag einfach doch. Also, habt ihr gedacht, ich geb einfach auf? Das ist Digimon, Digga. Hey, ich leb meinen Traum und du sitzt zu Hause und schreibst Kommentare, die ich nicht mal lese, weil ich keinen Bock drauf hab. Von einem Fick drauf, was du sagst. Du fürchtest den Blick der Medusa. Es dreht sich um Bitches und Moolah. Wir geben einem Fick drauf, was du sagst. Du fürchtest den Blick der Medusa. Es dreht sich um Bitches und Moolah. Das heißt nur Cash verdienen and you just can't believe it. Ich bin einer der Typen, der immer mal wieder sagt, dass er kein Fick gibt. Du bist einer der Typen, der immer mal wieder fragt, ob er Kritik kriegt. Aber ich hab gelernt, das Leben zu genießen. Und ich habe längst vergessen, wie es geht, Tränen zu vergießen. Wenn die Medusa über die Kette aus Gold rattert, dann macht das ähnliche Geräusche wie eine Holzachterbahn. Ey, dass ich's geschafft hab, kann doch eh niemand leugnen. Mein erster Auftritt war vor 10.000 Leuten. Von einem Fick drauf, was du sagst. Du fürchtest den Blick der Medusa. Es dreht sich um Bitches und Moolah. Von einem Fick drauf, was du sagst. Du fürchtest den Blick der Medusa. Es dreht sich um Bitches und Moolah.